Weichen, den sogenannten Marihuana. Ich lade den Herrn Edmund Stoiber hier mit öffentlich in, mit mir zusammen einen Joint durchzuziehen, damit das bayerische Oberarschloch weiß, worüber er redet. Damit er endlich mal Grund hat, abzufahren. Denn der soll sich ja auch merken, wie Wittgenstein gesagt hat, worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Wir gehen in den Wald spazieren und ziehen eine durch. Und dann hauen wir uns auf die Wies und rauchen einen kleinen Townpiece. Im Park, da sitzen wir uns auf die Bank mit dem Joint im Mund. Und da hemmt sie mal schnell noch die Wasserpipe, die ist ja so gesund. Marihuana erfüllt die Luft. Marihuana mit seinem herrlichen Duft. Marihuana erfüllt die Luft. Marihuana von der Wiege bis zur Gruft. Und da gehen wir nochmal in den Wald spazieren, nochmal ziehen noch eine durch. Und dann hauen wir uns nochmal auf die Wies und rauchen einen kleinen Townpiece. Im Park, da sitzen wir uns auf die Bank mit dem Joint im Mund. Und da hemmt sie mal schnell noch die Wasserpfeife, die ist ja so gesund. Marihuana erfüllt die Luft. Marihuana mit seinem herrlichen Duft. Marihuana erfüllt die Luft. Marihuana von der Wiege bis zur Gruft. Rastermann Vibrator, yeah! bleiben wir gleich beim Thema. Die wahre traurige Geschichte des Königs Nebukadnezar, auch Belsazar genannt.